Was liegt unter der Erdkruste? Je weiter wir in die Tiefe kommen, desto wärmer wird es. An ihrem unteren Ende kann die Erdkruste Temperaturen von 400 bis 900 Grad erreichen. Und doch ist es diese dünne Schale, die uns vom viel heißeren Inneren der Erde trennt und die wir mit dem U-Boot jetzt verlassen, um auf dem Weg in die Mitte der Erde voranzukommen. Vor uns liegt eine lange Fahrt durch den sogenannten Erdmantel. 2850 Kilometer müssen wir überwinden. Das entspricht ungefähr der Entfernung von Frankfurt nach Ägypten. Durch die Bullaugen unseres U-Bootes sehen wir, dass sich die Umgebung völlig verändert hat. Statt durch grau-schwarzen Granit fahren wir jetzt durch etwas Grünliches. Etwas, das in geschmolzenem Zustand weicher ist als die Erdkruste. Olivin nennt sich der Stoff, aus dem vor allem der obere Erdmantel hauptsächlich besteht. Olivinknollen finden wir manchmal auch auf der Erdoberfläche. Und zwar dort, wo es Vulkane gibt. Im Erdmantel herrscht schon eine ordentliche Hitze. 1400 Grad kann man hier messen, und das ist viel heißer als ein Lagerfeuer. Auch in einem Lagerfeuer ist schon ganz schön was los. Es knistert, knackt und glüht, Rauch, Asche und Funkenteile steigen auf. Weil es im Erdinneren noch viel heißer ist, passiert auch hier jede Menge. Von unten steigen große Magmaklumpen auf, brennen sich ihren Weg nach oben frei, zugleich versinken Teile, die nicht so heiß und deshalb schwerer sind. Unser U-Boot muss sehr gut gepanzert sein, damit es den über 1400 Grad heißen Erdmantel durchqueren kann. Richtig gefährlich wird die Fahrt allerdings erst, wenn wir die nächste Erdschale erreichen, den äußeren Kern. Wir merken es, weil der Erdmantel zäher wird und irgendwie flüssiger. Die Temperatur steigt jetzt auf extrem heiße 5000 Grad und das U-Boot braucht keinen Bohrer mehr. Es kommt ein bisschen ins Schlingern und wir sehen, dass wir durch eine Art Flüssigkeit tauchen. Wir haben den äußeren Kern erreicht. Eine Zone, die aus flüssigem Metall besteht. Viele haben schon einmal Bilder aus einem Stahlwerk gesehen, wenn der frische Stahl aus dem Hochofen fließt. So ungefähr sieht es jetzt vor den Bullaugen aus. 2080 Kilometer taucht das U-Boot durch dieses flüssige Metall, bis es endlich an seinen Grund, an das Zentrum der Erdkugel gelangt, den inneren Kern. Er besteht wie der äußere Kern aus Eisen und Nickel. Doch ist der innere Kern nicht mehr flüssig, sondern fest. Ungeheuer fest. Weil sich hier unten in 4,6 Milliarden Jahren die schwersten Teile der Erde zusammengedrängt haben. Der innere Kern, in den wir uns mit unserem U-Boot hineinbohren, ist nichts als ein riesengroßer, runder, heißer und unvorstellbar schwerer Metallklumpen, der in der Erde steckt wie der Kern in einem Pfirsich. In unserer Fantasie können wir uns mit dem U-Boot auch in diesen Kern hineinbohren. 1390 Kilometer tief, bis wir im Mittelpunkt der Erde sind, in einer mächtigen Metallkugel. Unsere Erde hat ein Herz aus Metall. Wer hätte das gedacht? Im Mittelpunkt der Erde, in 6370 Kilometer Tiefe, ist es absolut still und viel zu heiß. Trotz der Panzerung fangen wir allmählich an zu schwitzen. Wir fühlen uns wie Astronauten mitten im Universum, obwohl wir genau in die andere Richtung aufgebrochen sind. Das Komische ist, es gibt eine direkte Verbindung vom Erdkern zum Weltraum. Einige der Asteroiden, die einsamen Brocken, die durch den Weltraum treiben, bestehen aus genau dem gleichen Material wie der Erdkern, aus Eisen und Nickel.